ein wichtiger Hebel ihrer Narrativierung. Sie erleben sich als Opfer eines erzählerischen Konflikts unserer liberalisierten Gesellschaften. Aus Sicht eines Incels ist die Idee, dass Männer Privilegien genießen, nichts als ein modernes Märchen, da ihnen das größte Privileg, der Zugang zu Sex, verwehrt bleibt. Die tiefe Verbitterung über diesen Verrat drückt sich in einer Selbstviktimisierung aus, wie wir sie schon aus dem faschistischen Narrativ kennen. Der Soziologe Michael Kimmel bestätigt das in seinem Buch Angry White Men, die USA und ihre zornigen Männer von 2013, wenn er feststellt, obwohl weiße Männer immer noch den größten Teil der Macht und Kontrolle in der Welt haben, fühlen sich diese speziellen weißen Männer als Opfer. Wie der Faschismusforscher Jason Stanley, siehe Kapitel 7, verbindet Kimmel dieses Gefühl der Opferrolle mit der Aufrechterhaltung einer mythischen, patriarchalischen Vergangenheit. Diese Ideen spiegeln auch eine gewisse nostalgische Sehnsucht nach dieser vergangenen Welt wider und erklären, warum sie, ob sie sich nun als Wochenendkrieger in die Wälder zurückziehen oder sich für Armageddon bewaffnen, von Männlichkeit oder allgemeiner von Identität als etwas sprechen, das sie bewahren oder zurückholen oder wiederherstellen müssen. Es ist ihre Aufgabe, den Menschen ihren rechtmäßigen Platz zurückzugeben. Diese Welt ist eine Welt, in der weiße Männer in dem Glauben aufwuchsen, dass sie unweigerlich ihren Platz auf der wirtschaftlichen Leiter einnehmen würden, wenn sie nur hart arbeiten und sich anstrengen. Das ist das Ideal der Leistungsgesellschaft. Und wenn Männer versagen, werden sie gedemütigt und können ihre Wut nirgends abladen. Die australische Sozialphilosophin Kate Manney veranschaulicht in ihrem Buch Untitled How Male Privilege Hurts Women von 2020, wie eine patriarchale Struktur, die unerfüllbare Erwartungen an den Mann anlegt, den Frust über die Nichterfüllung auf die Frauen richtet.